Was mich interessiert, ich will es mal versuchen, auf eine Formel zu bringen, an den Texten von John Bircher, ist die Einheit von Sehen und Denken. Ich glaube, das ist eine Krankheit, die wir in der DDR alle sehr gut geübt und gelernt haben, nicht zu denken, was wir sehen, und nicht zu sehen, was wir denken, und damit zu leben. Und da könnten diese Texte eine therapeutische Wirkung haben. Und deswegen lese ich jetzt einen Text, den er im November 89 geschrieben hat, über das Jahr 89. Ein Stell dich ein, mit wem? Der europäische Augenblick, Rückkehr des Ausgegrenzten. Das ist sehr klein gedruckt. Bitte um Verzeihung, wenn ich mich gelegentlich verlese, weil meine Brille nicht auf dem neuesten Stand ist. Aber das gehört auch dazu, dass solche kleinen Fehler vorkommen. Die Fotos kommen aus Warschau, Leipzig, Budapest, Bratislava, Riga, Sofia. Jede Nation hat bei den Massendemonstrationen ihre besondere Art, Schulter an Schulter zu stehen. Doch was mich an diesen Fotos vor allem interessiert, ist etwas Unsichtbares. Wie die meisten Augenblicke großen Glücks waren die jüngsten Vorgänge in Osteuropa unvorhersehbar. Aber ist Glück überhaupt das richtige Wort, um die Gefühlsregung zu bezeichnen, die im letzten Winter Millionen von Menschen erfasst hat? War da nicht etwas Ernsteres im Spiel als Glück? So unvorhersehbar wie diese Ereignisse waren, ist jetzt die Zukunft. Wäre es da nicht angezeigt, von Besorgnis, Verwirrung, Erleichterung zu sprechen? Warum auf Glück beharren? Die Gesichter auf den Fotos blicken gespannt, angestrengt, nachdenklich. Allerdings gehört zum Glück nicht notwendigerweise auch Lächeln. Glück stellt sich ein, wenn Menschen sich ganz dem gelebten Augenblick überlassen können, wenn Sein und Werden das Gleiche sind. Während ich dies schreibe, fällt mir ein, wie ich vor 20 Jahren mit dem Zug von Prag abgereist bin. Mir kam es so vor, als verließe ich eine Stadt mit Häusern aus lauter schwarzen Steinen. Ich höre noch die Worte eines Studentenführers, der zurückblieb und der bei einer Ansprache vor der letzten Versammlung gesagt hatte: Welche Pläne hat meine Generation für dieses Jahr 1969? An einem politischen Denken festhalten, das sich dem Stalinismus in allen seinen Formen widersetzt und sich dennoch nicht bloßen Träumen hingibt. Die Utopie der neuen Linken zurückweisen, denn mit solchen Träumen könnten wir uns begraben lassen. Unsere Beziehungen zu den Gewerkschaften irgendwie aufrechterhalten und Voraussetzungen schaffen für ein anderes Modell des Sozialismus. Vielleicht benötigen wir dazu ein Jahr, vielleicht 10. Heute ist dieser Studentenführer in den mittleren Jahren und der Parlamentspräsident seines Landes heißt Dubček. Viele nennen das, was da vor sich geht, eine Revolution. Politischer Druck von unten hat einen Machtwechsel zur Folge gehabt. Staaten werden umgestaltet, ökonomisch, politisch, rechtlich. Regierende Eltern werden, das ist ein großer freudscher Versprecher, liegt am kleinen Druck, aber nicht nur. Regierende Eliten werden aus dem Amt gejagt. Ich finde das aber einen sehr schönen Versprecher. Regierende Eliten werden aus dem Amt gejagt. Ich freue mich sehr über den Versprecher. Was braucht es mehr zu einer Revolution? Nichts. Und dennoch unterscheidet sich diese Revolution von allen anderen Revolutionen der Neuzeit. Zum einen deshalb, weil die Herrschaftselite, außer im Fall Rumäniens, sich nicht gewehrt, sondern abgedankt oder den Rückzug angetreten hat, obwohl die Revolutionäre unbewaffnet waren. Und zum anderen, weil diese Revolution ohne utopische Illusionen gemacht wurde. Schritt für Schritt und mit dem Bewusstsein, dass Eile Not tut, aber ohne den verhängnisvollen klassischen Ruf vorwärts. Stattdessen Hoffnung auf eine Rückkehr in die Vergangenheit, in eine Zeit vor allen bisherigen Revolutionen, unmöglich. Und es sind nur kleine Minderheiten, die das Unmögliche verlangen. Dies sind spontane Massendemonstrationen. Menschen aus allen Generationen, in dicke Mäntel gehüllt gegen die Kälte, mit ernsten, glücklichen Gesichtern, geben sich ein Stell-dich-ein. Mit wem? Bevor wir antworten, müssen wir uns fragen, was denn da eigentlich zu Ende gegangen ist. Die Mauer in Berlin, das Einparteiensystem, in vielen Ländern die Kommunistische Partei, die Besetzung durch die Rote Armee, der Kalte Krieg, etwas anderes, das älter ist als dies und weniger leicht zu benennen, ist ebenfalls zu Ende gegangen. Es fehlt nicht an Stimmen, die uns sagen, worum es sich handelt. Die Geschichte, die Ideologie, der Sozialismus. Solche Antworten sind wenig überzeugend, denn sie entspringen dem Wunschdenken. Dennoch, etwas Großes ist zu Ende gegangen. Gelegentlich scheint sich die Geschichte an seltsame mathematische Regelmäßigkeiten zu halten. In das letzte Jahr fiel, darauf ist oft genug hingewiesen worden, der 200. Jahrestag der Französischen Revolution, die zwar nicht die erste Revolution der Neuzeit war, wohl aber zum klassischen Modell aller anderen neuzeitlichen Revolutionen wurde. 1789 bis 1889. Man braucht diese Jahreszahlen nur niederzuschreiben und schon stellt sich die Frage, ob sie eine Epoche eingrenzen. Ist es dies, was zu Ende gegangen ist? Und wenn es sich so verhält, was machte diesen Zeitraum zu einer Epoche? Worin bestand seine historische Eigentümlichkeit? Im Laufe dieser beiden Jahrhunderte wurde die Welt in einem nie dagewesenen Maßstab geöffnet, geeint, modernisiert, erschaffen, zerstört und umgestaltet. Die Energie für diese Umgestaltung erzeugt der Kapitalismus. Es war die Zeit, in der der Eigennutz nicht mehr die tägliche Versuchung der Menschen war, sondern selbst heroische Züge annahm. Aber viele widersetzten sich dieser neuen prometheischen Kraft und beriefen sich dabei auf den Gemeinnutz, die Vernunft, die Gerechtigkeit. Allerdings gab es auch Überzeugungen, die den Prometheern und ihren Gegnern gemeinsam waren. Auf beiden Seiten glaubte man an den Fortschritt, an die Wissenschaft, an eine neue Zukunft des Menschen. Der Einzelne hatte seine besonderen persönlichen Überzeugungen, ein Grund dafür, dass so viele Romane geschrieben werden konnten. Aber in ihrer Praxis, ihrem Umgang mit der Welt, ihren Beziehungen zueinander waren sie alle von Systemen geprägt, die auf einer ausschließlich materialistischen Deutung des Lebens beruhten. Der Kapitalismus folgte den Lehren seiner Philosophen Adam Smith, David Ricardo, Herbert Spencer und organisierte eine Praxis, in der nur materialistische Gesichtspunkte und Wertvorstellungen zählten. Das Spirituelle wurde auf diese Weise an den Rand gedrängt, es wurde marginalisiert. Die Verbote und Vorbehalte, die von ihm ausgingen, wurden unter Berufung auf den Vorrang der ökonomischen Gesetze für unzulässig erklärt. Und diesen ökonomischen Gesetzen verlieh man die Autorität von Naturgesetzen, die sie bis heute bewahrt haben. Die offizielle Religion wurde zum Traum- und Fluchttheater. Den realen Auswirkungen kehrte sie den Rücken zu und segnete vor allem die Mächtigen. Und angesichts der schöpferischen Zerstörung durch den Kapitalismus, wie Josef Schumpeter, einer seiner großen Theoretiker, es genannt hat, entwickelte sich die moderne Rhetorik der bürgerlichen Politik zu einer Staffage, die die gnadenlose Logik der zugrunde liegenden Praxis nur verdeckte. Die sozialistische Opposition ließ sich durch Rhetorik und Heuchelei nicht täuschen und beharrte auf der Praxis. Dieses Beharren macht das Genie eines Karl Marx aus. Durch nichts ließ er sich ablenken, Schicht für Schicht legte er die Praxis frei, bis sie ein für allemal enthüllt war. Das bestürzende Ausmaß der Offenbarung verlieh dem historischen Materialismus eine prophetische Autorität. Hier war das Geheimnis der Geschichte und all ihrer Leiden gelüftet. Alles in der Welt konnte jetzt auf einer materiellen, der menschlichen Vernunft zugänglichen Grundlage erklärt und gelöst werden. Der Egoismus selbst würde sich schließlich überleben. Die menschliche Fantasie indessen lässt sich nur schwer in die strengen Grenzen einer materialistischen Praxis und Philosophie zwängen. Wie ein Hund in seinem Korb träumt sie von Hasen in freier Wildbahn. Und so hat das Spirituelle während dieser beiden Jahrhunderte überdauert, allerdings in marginalisierten neuen Formen. Man denke etwa an Giacomo Leopardi, der in eben jenem Jahr geboren wurde, in dem unsere Epoche beginnt. Er wurde der bedeutendste italienische Dichter der neueren Zeit. Als Kind seiner Zeit war er ein Rationalist des Bestehenden und studierte das Universum als Materialist. Und dennoch die Traurigkeit und der Stoizismus, mit denen er das Universum hinnahm, wuchsen in seiner Dichtung schließlich über die Grenzen dieses Universums hinaus. Je nachdrücklicher er auf der materialistischen Wirklichkeit, die ihn umgab, beharrte, desto transzendenter wurde seine Melancholie. In ähnlicher Weise versuchten Menschen, die keine Dichter waren, dem Materialismus, der ihre Epoche beherrschte, Ausnahmen abzuringen. Sie schufen Enklaven des Jenseits, Freiräume für etwas, das sich den materialistischen Erklärungen nicht fügte. Diese Enklaven waren wie Verstecke und oft hielten die Menschen sie geheim, suchten sie nur nachts auf, dachten mit angehaltenem Atem an sie. Zuweilen verwandelten sich diese Enklaven in Schaubühnen des Wahnsinns. Zuweilen wurden sie wie Gärten mit Mauern umstellt. Die Formen von Jenseits, die sie enthielten, die hier aufbewahrt wurden, waren je nach Zeit, sozialer Schicht, persönlicher Vorliebe und Mode sehr verschieden. Romantik, Neogotik, Vegetarismus, Rudolf Steiner, La Pour La, die Theosophie, der Sport, die Freikörperkultur. Jede Bewegung bewahrte für ihre Anhänger Bruchstücke des Spirituellen auf, das aus der Welt verbannt war. Die Frage des Faschismus lässt sich an diesem Punkt natürlich nicht umgehen. Er leistete das Gleiche. Niemand sollte glauben, das Böse besitze keine spirituelle Kraft. Einer der Hauptirrtümer der letzten beiden Jahrhunderte betraf gerade das Böse. Die philosophischen Materialisten hatten die Kategorie des Bösen aus ihrem Denken verbannt und die Rhetoriker der bestehenden Verhältnisse identifizierten das Böse mit dem marxistischen Materialismus. Auf diese Weise eröffnete sich dem, was Kierkegaard zu Recht das Geplapper des Teufels genannt hat, ein weites Feld. Jenem Geplapper, das eine verhängnisvolle Scheidewand zwischen dem Namen und dem Ding, zwischen der Handlung und ihrer Folge errichtet. doch die originellste unter den marginalisierten spirituellen Formen dieser Epoche war der transzendente und dennoch säkulare Glaube derer, die gegen die Habgier der Reichen für soziale Gerechtigkeit kämpften. Dieser Kampf reicht vom Club der Cordeliers während der Französischen Revolution über die Matrosen von Kronstadt bis hin zu meinen studentischen Freunden an der Prager Universität. Ihm schlossen sich Angehörige aller Gesellschaftsklassen an, analphabetische Bauern ebenso wie Professoren der Etymologie. Ihr Glaube war insofern stumm, als ihm eine rituelle Proklamation fehlte. Seine Spiritualität war implizit, nicht explizit. Er brachte wahrscheinlich mehr Akte der freiwilligen Selbstaufopferung, des Edelmuts hervor, ein Wort, vor dem manche wohl zurückgeschreckt wären, als jede andere historische Bewegung dieser Zeit. Die Erklärungen und Strategien der Männer und Frauen, die sich in ihm engagierten, waren materialistisch. Aber ihre Hoffnungen und die unverhoffte Ruhe, die sie zuweilen in ihren Herzen entdeckten, waren die von transzendenten Visionären. Wer sagt, wie es oft geschieht, der Kommunismus sei eine Religion gewesen, hat nichts verstanden. Entscheidend war die Vorstellung, dass die materiellen Kräfte in der Welt für Millionen von Menschen auf eine Weise, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen war, ein Versprechen universeller Erlösung enthielten. Nietzsche hatte verkündet, Gott sei tot, aber diese Millionen glaubten zu spüren, dass er sich in der Geschichte versteckt hielt und dass den Seelen wieder Flügel wachsen könnten, wenn sie alle gemeinsam die Bürde der materiellen Welt auf sich nahmen. Ihr Glaube wies der Menschheit einen Weg durch die Finsternis des Planeten. Aber in ihren soziopolitischen Analysen war kein Platz für einen solchen Glauben. Und deshalb behandelten sie ihn wie ein illegitimes, aber geliebtes Kind, das nie einen Namen bekam. Und hier begann die Tragik. Da ihr Glaube keinen Namen hatte, war er leicht zu vereinnahmen. Im Namen ihrer Entschlossenheit und ihrer Solidarität rechtfertigten die Parteiapparate die ersten Verbrechen und dann die Verbrechen zur Vertuschung anderer Verbrechen, bis schließlich aller Glaube zerronnen war. Manchmal bringt das Fernsehen mit seiner Direktheit eine Art elektronischer Gleichnisse zustande. Berlin zum Beispiel. An dem Tag, als die Mauer geöffnet wurde. Rostropowitsch spielt Cello an der Mauer, die keinen Schatten mehr wirft. Und 1 Million Ostberliner drängen in den Westen, um mit einem Taschengeld, das sie sich bei den westdeutschen Banken abholen, einkaufen zu gehen. In diesem Augenblick erkannte die ganze Welt, wie der Materialismus seine erschreckende historische Gewalt verloren und zum Einkaufszettel geschrumpft war. Aber wo es Einkaufszettel gibt, da gibt es auch Konsumenten. Und deshalb glaubt der Kapitalismus, er habe die Welt erobert. Bruchstücke der Berliner Mauer werden jetzt in der ganzen Welt verkauft. 40 Mark für ein großes Stück von der Westseite, 10 Mark für ein Stück von der Ostseite. Im letzten Monat eröffnete das erste McDonald's in Moskau, letztes Jahr das erste Kentucky Fried Chicken am Platz des himmlischen Friedens. Die multinationalen Unternehmen sind weltumspannend geworden. Sie sind mächtiger als jeder einzelne Nationalstaat. Die freie Marktwirtschaft soll nun überall errichtet werden. Aber wenn die materialistische Philosophie der letzten beiden Jahrhunderte am Ende ist, was wird dann aus der materialistischen Fantasie, von der der Konsumismus und infolgedessen auch der weltumspannende Kapitalismus nun vollkommen abhängig sind? Das Marketing greift unterbrechend und gliedernd genauso regelmäßig und systematisch in unser Leben ein, wie es der Gebetszyklus in einem Priesterseminar tut. Es verklärt das Produkt oder die Verpackung, die verkauft werden soll, verleiht ihm eine Aura und einen Glanz, die eine Art zeitweiliger Immunität gegen Leiden, eine Art provisorischer Erlösung verheißen. Und der Akt, durch den man solchen Heils teilhaftig wird, ist immer der gleiche, der Kauf. So wird jede Ware zur Verkörperung eines Traums. Aber noch wichtiger ist, die Fantasie selbst wird habsüchtig und akzeptiert das Glaubensbekenntnis, das Ivan Broisky den Absolventen der Business School von Berkeley mit auf den Weg gab. Ich glaube, Habgier ist gesund. Man kann habgierig sein und sich trotzdem sehr wohl in seiner Haut fühlen. Dem bedeutenden Wirtschaftshistoriker Immanuel Wallerstein zufolge geht es der Mehrheit der menschlichen Rasse wahrscheinlich heute schlechter als vor 500 Jahren. Die Armut unseres Jahrhunderts unterscheidet sich von der früherer Jahrhunderte. Sie ist nicht, wie es früher der Fall war, ein Resultat natürlicher Knappheit, sondern die Folge einer Reihe von Prioritäten, die die Reichen der ganzen übrigen Welt aufgezwungen haben. Infolgedessen finden die modernen Armen auch kein Mitleid, außer bei Einzelnen, sondern werden als menschlicher Müll abgeschrieben. Die Konsumentenökonomie des 20. Jahrhunderts hat erstmals eine Kultur hervorgebracht, die sich durch einen Bettler an nichts erinnert fühlt. Die meisten Kommentare zu den Ereignissen in Osteuropa betonen die Rückkehr zu Religion und Nationalismus. Diese Tendenz ist Teil einer weltweit sich abzeichnenden Entwicklung. Aber das Wort Rückkehr ist vielleicht irreführend. Denn die religiösen Organisationen, um die es hier geht, sind nicht die gleichen wie früher. Und die Menschen, die diese Rückkehr vollziehen, leben mit ihren Transistorempfängern im ausgehenden 20. und nicht im 18. Jahrhundert. In Lateinamerika zum Beispiel ist es ein Flügel der katholischen Kirche, der sehr zum Unbehagen des Papstes heute den revolutionären Kampf für soziale Gerechtigkeit führt und denen, die als historischer Müll behandelt werden, Mittel zum Überleben bietet. In weiten Teilen des Nahen Ostens ist die wachsende Anziehungskraft des Islams nicht zu trennen von dem sozialen Gewissen, mit dem er den Armen oder, im Falle der Palästinenser, den Landlosen und Vertriebenen mehr Gerechtigkeit verspricht, gegen den unbarmherzigen Wirtschafts- und Militärapparat des Westens. Im Wiederaufkeimen der Nationalismen tritt eine ähnliche Tendenz zutage. Unabhängigkeitsbewegungen erheben stets ökonomische und territoriale Ansprüche. Aber ihre erste Forderung ist spiritueller Art. Die Iren, die Basken, die Korsen, die Kurden, die Bewohner der Provinz Kosovo, die Aserbaidschaner, die Puerto Ricaner, die Letten. Sie haben kulturell und historisch wenig gemeinsam. Aber sie alle wollen sich von weit entfernten fremden Machtzentren freimachen, deren Seelenlosigkeit sie im Zuge eines langen, schmerzlichen Prozesses erfahren haben. Für alle Nationalismen haben Namen eine ungeheure Bedeutung. Von der immateriellsten und originellsten Erfindung des Menschen geht für sie eine tiefe Beunruhigung aus. Wer Namen als etwas Nebensächliches abtut, ist nie vertrieben worden. Aber die Völker an den Peripherien werden ständig vertrieben. Deshalb bestehen sie so sehr auf der Anerkennung ihrer Identität, beharren auf ihrer Kontinuität, der Verbindung mit den eigenen Toten und den Ungeborenen. Wenn die Rückkehr zur Religion zum Teil auch ein Protest gegen die Herzlosigkeit der materialistischen Systeme ist, dann ist die Auferstehung des Nationalismus zum Teil auch ein Protest gegen die Anonymität dieser Systeme, gegen die von ihnen betriebene Reduktion aller Dinge und aller Menschen auf statistische, ersetzbare, vergängliche Größen. Demokratie ist eine politische Forderung, aber sie ist mehr als das. Sie ist eine moralische Forderung nach dem individuellen Recht, darüber zu entscheiden, aufgrund welcher Maßstäbe ein Handeln richtig oder falsch genannt werden soll. Die Demokratie erwuchs aus dem Prinzip des Gewissens. Nicht, wie es uns die freie Marktwirtschaft heute glauben machen will, aus dem Prinzip der freien Wahl, das, sofern es sich überhaupt um ein solches handelt, jedenfalls ein ziemlich triviales Prinzip ist. Das marginalisierte, abgedrängte Spirituelle fängt an, das verlorene Terrain zurückzufordern. Dies spielt sich vor allem in den Köpfen der Menschen ab. Das alte Denken, der alte Common Sense, selbst die alten Formen von Mut wurden preisgegeben und unvertraute, seit langem an die Peripherien verbannte Erkenntnisse und Hoffnungen kehren zurück und erheben Anspruch auf das, was ihnen zukommt. An diesem Punkt beginnt das Glück in den Gesichtern auf den Fotos. Aber hier endet es nicht. Eine Wiedervereinigung hat stattgefunden. Jene, die getrennt waren, getrennt durch Grenzen und durch Jahrhunderte, versammeln sich. Während der ganzen Epoche, die jetzt zu Ende geht, wurde die Bürde des Alltags immerzu mit dem Versprechen einer strahlenden Zukunft gerechtfertigt. Mit dem Versprechen des neuen kommunistischen Menschen, dem die Lebenden ohne Unterlass geopfert wurden. Mit dem Versprechen der Wissenschaft, Unwissenheit und Vorurteil immer weiter zurückzudrängen. Und neuerdings mit dem Versprechen der Kreditkarten, Glück sei jederzeit käuflich. Dieses exzessive Verlangen nach einer strahlenden Zukunft trennte die Gegenwart von allen Epochen und allen Erfahrungen der Vergangenheit. Der Abstand zu denen, die vor uns gelebt hatten, war größer als je zuvor in der Geschichte. Unendlich weit waren ihre Leben von der einzigartigen Ausnahme der Gegenwart entfernt. So hat das Zukunftsversprechen der Geschichte den Lebenden 200 Jahre lang eine Einsamkeit ohnegleichen beschert. Heute treffen sich die Lebenden wieder mit den Toten. Auch mit denen, die schon sehr lange tot sind, und teilen mit ihnen Schmerz und Hoffnung. Und seltsamerweise trägt auch dies zu dem Glück hinter den Mienen auf den Fotos bei. Wie lange kann dieser Augenblick währen? Alle erdenklichen Gefahren der Geschichte liegen auf der Lauer. Intoleranz, Fanatismus, Rassismus. Die gewaltigen ökonomischen Schwierigkeiten des alltäglichen Überlebens soll der Theorie nach die freie Marktwirtschaft lösen. Aber die freie Marktwirtschaft birgt die Gefahr einer neuen Geldgier in sich, einer Gefräßigkeit, die dem Gesetz des Dschungels zum Durchbruch verhelfen könnte. Noch ist allerdings nichts entschieden. Die Seele und der Spekulant sind aus ihren Verstecken aufgetaucht. Zerrissenheit bleibt die Grundbedingung unseres Daseins. Allen unbeantworteten Fragen zum Trotz beharre ich auf dem ernsthaften Glück, das in diesen Fotos festgehalten ist. Nie hätte ich erwartet, ein solches Glück je zu erleben. Ein Glück, das die Hoffnung unseres an seiner einzigartigen Erfahrung so schwer tragenden Jahrhunderts in sich birgt.